Alex! Du musst dein Zimmer noch aufräumen. Frisst du schon wieder? Schling dich so und sau die Küche nicht so ein. Du isst immer so viel, wie ein Monster. Mutter, sei doch mal ruhig, hör auf zu nerven. Dann musst du dich noch bei Onkel Peter bedanken für den netten Ausflug. Und zieh dich anständig an. Denk dran, du musst dir die Haare schneiden lassen. Opa kann diese Pennerfrisur überhaupt nicht leiden. Ich glaube, ich brauche jetzt einen Toast. Ananas? Aus der Dose. Scheiblettenkäse? Tut mir leid, Mutter.